besteht die Pflicht, die Autorität zu respektieren, welche die bürgerliche Gesellschaft regiert, und ihr zu gehorchen. Ja, alle Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft haben die Pflicht, die Autorität zu respektieren und ihr zu gehorchen, weil sie von Gott kommt und weil dies zum Gemeinwohl, vom Gemeinwohl gefordert wird. Wir als einzelne Mitglied müssen natürlich die Autorität respektieren, ihr gehorchen und ihren legitimen Anordnungen, weil sie eben von Gott kommt, weil sie durch ihre legitimen Anordnungen den Willen Gottes bekannt geben, durch die legitimen Gesetze, weil dies eben vom Gemeinwohl gefordert wird, weil eben sonst alles drunter und drüber gehen würde, wie man sieht, ständig die politischen Fraktionen, Parteien untereinander streiten. Das bringt ja niemandem was. Scheinbar haben sie nichts anderes zu tun. Die Autorität, die um ihrer selbst willen dann Selbstherrlichkeit handelt und nicht mehr wegen des Gemeinwohls. Das ist dann halt ein Schlamassel. Bis hin zur Tyrannei, was da man dann genau schauen muss, aber ich meine, selbst der Tyrannenmord ist erlaubt unter besonderen Umständen der christlichen Gesellschaft. Jedenfalls kann man aus dem Weg schaffen, absetzen und so weiter, wenn er eben sich vom göttlichen Gesetz entfernt.